Nur weil du gegangen bist und auf einmal weg warst, bin ich jetzt allein in diesem gottverdammten Dreckskaff. Ich hab nie verstanden, warum du gehst. Es ist schwer, ohne die zweite Hälfte klarzukommen. Du sagst, es ist okay, du hast gesagt, du bist jetzt weg. Doch ich schaff das schon bereits nach Woche 1, wusste ich, das klappt nicht so, wie du gedacht hast. Der Punkt war, ohne diese Gegenseitigkeit sind wir verwundbar. Du hast auf mich aufgepasst. Hatte ich was falsch gemacht, wusste ich, du bist auch noch da. Ich bin gefallen. Du hast mich aufgefangen, ich war kein leichter Fall. Dafür tausend Dank, oh nein, ich hab keine einzige Träne vergossen. Denn ich hab nie Gefühle gezeigt, ohne deine Nähe zu fordern. Und so ging es weiter. Der Schmerz steigt und es ist nicht einfach. Nur weil du jetzt weg bist und ich hier im Dreck sitz, hab ich das Gefühl, dass keiner von uns beiden wirklich verletzt ist. Und dass es das Beste ist, wenn wir uns nicht wiedersehen. Deswegen werde ich jetzt diese Lieder singen. Nur weil du jetzt weg bist und ich hier im Dreck sitz, hab ich das Gefühl, dass keiner von uns beiden wirklich verletzt ist. Und dass es das Beste ist, wenn wir uns nicht wiedersehen. Deswegen werde ich jetzt diese Lieder singen. Nur weil ich dich zu sehr geliebt hab, wie man nur lieben kann, trauer ich dir nach. Einsam in diesem Kaff, dieses Kaff birgt unsere Vergangenheit. Schöne Zeit, woher sollte ich wissen, dass die Zukunft so böse scheint? Ich hatte keine Ahnung, keinen Plan, was kommt. Jedenfalls jede Bemühung war umsonst. Und nein, Mann, ich bin dir nicht sauer, weil mich jeder Gedanke an dich aufs Neue verzaubert. Wenn du wiederkommst und an diese Liebe denkst, dann versprich mir bitte, geh nie wieder weg. Ich kann's nicht verstehen. Es ist einfach krass, wie du's immer wieder schaffst, mir den Verstand zu verdrehen. Und so wie bei dir fühlte ich noch nie. Du änderst die Bedeutung des Gefühls, mich zu verlieben. Das Gefühl ist geblieben. Nur du bist weg, meine beste Freundin. Wo bist du jetzt? Nur weil du jetzt weg bist und ich hier im Dreck sitz, hab ich das Gefühl, dass keiner von uns beiden wirklich verletzt ist. Und dass es das Beste ist, wenn wir uns nicht wiedersehen. Deswegen werde ich jetzt diese Lieder singen. Nur weil du jetzt weg bist und ich hier im Dreck sitz, hab ich das Gefühl, dass keiner von uns beiden wirklich verletzt ist. Und dass es das Beste ist, wenn wir uns nicht wiedersehen. Deswegen werde ich jetzt diese Lieder singen.